Also falls ihr es nicht wisst, heute haben wir den Missionssonntag. And we're going to talk a little bit about the importance of missions. Also wir werden ein bisschen über diese Bedeutung der Mission sprechen. And I'm going to share something from Acts chapter 16. Und ich werde euch etwas aus der Apostelgeschichte 16 mitteilen. My mother called me. Well, I talked to my mother a couple of months ago, actually about a month ago. Also so circa vor einem Monat habe ich mit meiner Mutter gesprochen. And she said to me, Robert, I want to tell you something I've never told you before. Und sie hat zu mir gesagt, Robert, ich möchte was sagen, was ich dir vorher noch nie gesagt habe. You adopted me. Ich habe gesagt, hast du mich adoptiert oder was? It's a little bit late now. Es ist spät jetzt. I'll tell you something I never told you. Nein, ich sage dir jetzt was, was ich dir zuvor nie gesagt habe. She said, when I was pregnant with you. Als ich schwanger war mit dir, I was at the church. Da war ich in der Gemeinde. And it was Mission Sunday. Und es war ein Missionssonntag. And she said the missionary came from Africa and it was standing in the front. Und sie hat gesagt, der Missionar ist da aus Afrika gekommen, er ist vorne gestanden. Spoke about missions. Hat gesprochen über die Mission. And then he said, und dann hat er gesagt, if there are any pregnant women here today. Wenn es heute da irgendwelche schwangere Frauen gibt hier. Lay your hand on your child. Dann legt bitte jetzt eure Hand auf das Kind. And we will dedicate that child to the Lord. Und wir werden dieses Kind dem Herrn hingeben. That he would be a missionary. Dass dieses Kind zum Missionar wird. And as when he said that, she started crying. Und wie er das gesagt hatte, da hat sie zu weinen begonnen. She said she was crying uncontrollably. Sie hat gesagt, sie hat unkontrolliert zu weinen begonnen. Because she knew that I would be a missionary. Weil sie wusste damals, dass ich ein Missionar sein würde. And when I was 18, God called me. Und im Alter von 18 hat mich dann Gott berufen, to be born again. Wiedergeboren zu sein. And serve my life as a missionary. Und mein Leben als Missionar zu leben. And so today is Mission Sunday. Also heute haben wir den Missionssonntag. We are going to have a baby dedication in a moment. Wir werden auch eine Segnung eines Babys haben in ein paar Augenblicken. And we're going to dedicate this baby to the Lord. Und wir wollen dieses Baby dem Herrn hingeben. In a moment. But I want to read something from Acts chapter 16. Aber ich möchte zuvor etwas aus Apostelgeschichte 16 lesen. It says in verse 4, this is Paul's second missionary journey. Und zwar im Vers 4, da geht es um die zweite Missionsreise von Paulus. And he's somewhere in modern-day Turkey. Er ist irgendwo da in der Türkei, in der heutigen. Paul and his companions traveled through the region of Phrygia and Galatia. Verse 6. Also im Vers 6 ist das. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. So they actually passed. They didn't go west, they went north. Also sie sind eigentlich nicht nach Westen gezogen, sondern in den Norden hinauf. But then they came to the border of Mysia. Aber dann kamen sie nach Mysien. And tried to enter Bithynia, which is north. Und versuchten nach Bithynien zu reisen. Das ist im Norden. And the Spirit of Jesus would not allow them. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. So they passed by Mysia and went down to Troas. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Which is on the coast. Das ist an der Küste. On the west side of Turkey. In der westlichen Küste Türkeis, der Türkei. Modern day. And here it is, verse 9. Und nun kommt der Vers 9. During the night. Und in der Nacht. Paul had a vision. Da hatte Paulus ein Gesicht. A man of Macedonia standing and begging him. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn, come over and help us. Und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. And after Paul had seen the vision, als aber Paulus dieses Gesicht gesehen hatte, we got ready at once to leave for Macedonia. Waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen. Concluding that God had called us to preach the gospel to them. Indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. The vision came to one person. Also eine Person hatte die Vision. And the verse says, we got ready. Und dann heißt es aber, wir waren bereit. God never gives a vision to a committee. Also Gott gibt eine Vision nicht zu einem Komitee. He always gives a vision to a person. Er gibt eine Vision immer nur einer Person. And God gives many visions under a vision. Aber er gibt viele Visionen unter einer großen Vision. Someone has a vision to administrate the vision. Und da hat vielleicht jemand auch eine Vision, so etwas zu administrieren. And many, many little visions under the vision, which makes the whole vision work. Also eine ganze Fülle von verschiedenen Visionen, die unter dieser einen großen Vision stehen und die das dann zum Leben erwecken. I'm going to read a verse as we ask Luciana and you want to come up now and Rolly. We're going to dedicate little Jonathan today. Wir werden den kleinen Jonathan jetzt Gott wirklich hingeben we're und gonna do this segnen. On Mission Sunday. Und wir machen das heute am Missionssonntag. And we're going to pray. And we're going to dedicate this little boy. Also wir werden jetzt beten und werden diesen kleinen Jungen segnen. To the Lord. Wir werden ihn Gott hinlegen. Do you mind if we dedicate him as a missionary? Stört es euch, wenn wir ihn als Missionar maybe präsentieren? Wanted him to be a doc. You know, he could be. He couldn't. Should, he can't go too far. Okay. Also zu weit soll er nicht weggehen. Okay. So this is the verse that God gave me for you. Also folgenden Vers hat mir Gott für euch geschenkt. Jeremiah 1:5. Und zwar Jeremia 1:5. Before I formed you in the womb. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte. I knew you. Da habe ich dich schon ausgesehen. So before you were formed in your mom's womb, little Jonathan. Also bevor du im Mutterleib noch geformt wurdest, kleiner Jonathan. God knew you. Kannte dich Gott bereits. Before you were born, I set you apart. Und noch ehe du aus dem Mutterschoß herauskamst, habe ich dich geheiligt. I appointed you a prophet to the nations. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. And now we're going to pray a blessing from Numbers chapter 6. Und dann wollen wir auch noch einen Segen jetzt beten aus dem 4. Mose 6. So, Father, we thank you this morning. So, Vater, wir danken dir heute Morgen. For this little baby. Für dieses kleine Baby. And this beautiful family. Und für diese wunderbare Familie. And as a church, we dedicate this child to you. Und als Gemeinde wollen wir dieses Kind dir jetzt hingeben. And maybe by your providence. Und vielleicht durch deine Vorsehung. This little baby is being dedicated on Mission Sunday. Ist es so, dass dieses Baby jetzt am Missionssonntag hingegeben wird? So, we dedicate him to you. Also wir wollen ihn jetzt segnen, Herr, und whatever your plan is for dir his life. Geben, ganz gleich, welchen Plan du auch immer hast für ihn jetzt im Leben. The Lord bless you and keep you. Der Herr möge dich segnen und bewahren. Little Jonathan, kleiner Jonathan. The Lord make his face shine upon you. Und der Herr lasse sein Angesicht über dir scheinen. And be gracious to you. Und sei gnadenvoll dir gegenüber. May the Lord turn his face toward you. Und der Herr möge sein Angesicht dir zuwenden. And give you peace. Und dir Frieden geben. Father, we thank you for this moment. Vater, wir danken dir für diesen Moment. This is an eternal moment. Das ist ein ewiger Moment. For this family. Für diese Familie. For this little boy. Für diesen kleinen Jungen. And we seal this in Jesus' name. Und wir besiegeln das in Jesu Namen. Amen. Amen. So sweet. So sweet. So sweet. Paul had a vision. Der Paulus hatte eine Vision. And they said, "Let's go." Und die haben dann gesagt, gehen wir. And I had a vision. Und ich hatte eine Vision. To plant a church in Vienna. Eine Gemeinde hier in Wien zu bauen. And my wife said, "Let's go." Und meine Frau hat dann gesagt, komm, gehen wir. And then Beata said, "Let's go." Und dann hat die Beate gesagt, gehen wir. And Mike said, let's go. Und der Mike hat gesagt, gehen wir. And many others said, let's go. Und viele andere haben gesagt, gehen wir. And within the vision, there's many other little visions. Und in dieser Vision gibt es viele kleine andere Visionen. That complement and build up the whole vision. Die sich ergänzen und das Ganze aufbauen. And without those visions, the big vision is just a dream. Und ohne diese kleinen Visionen ist die große Vision bloß ein Traum. I was at a seminar on Friday morning. Freitag in der Früh hatte ich ein Seminar. The speaker was from the Abundant Life Church in Bradford, England. Und der Sprecher war von der Abundant Life Church in England. And he said something that stuck with me for life. Und er hat etwas gesagt, das mir wirklich hängen geblieben ist. He said, the miracle is in the house. Er hat gesagt, das Wunder befindet sich im Haus. And the miracle is a person. It's you. Und das Wunder, das ist eine Person. The du miracle bist das. Is in the house. Das Wunder ist im Haus. I don't know if you know Nalu. Can you stand? Just stand. Ich weiß nicht, ob ihr den Herrn kennt. I met Nalu 26 years ago, maybe. How long ago? Also vor circa 26 Jahren habe ich den Nalu getroffen. He was a refugee from Romania. Er war damals Flüchtling aus Rumänien. And I baptized him. Und ich habe ihn getauft. In the Danube. In der Donau. And then he went to America. Dann ist er nach Amerika gegangen. I don't know how many times I thought, how is Nelu doing? Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mich gefragt habe, wie geht's wohl dem Nelu? And today he's here. Und heute ist er da. And yeah. Yeah. His famous words were. Und seine ganz berühmten Worte waren. Robbie, bissi essen. Robbie, he called me Robbie. Also er hat mich immer Robbie genannt. Bissi essen. Bissi essen. And then I give him something, and he said, "Bissi Fleisch." Und dann habe ich ihm ein bisschen was gegeben, und dann hat er gesagt, ein bisschen Fleisch, some yeah. meat. Yeah, great to have you. He didn't speak any English back then. Also, ja, damals kein Englisch gesprochen. Okay, I want to show you a video. Nun möchte ich euch ein Video zeigen. The miracle is in the house. Also, das Wunder befindet sich im Haus. And I said to God when we came. Und ich habe zu Gott gesprochen und habe gesagt, als wir hierher gekommen sind, ich werde Wien nicht verlassen, um in irgendein anderes Land zu ziehen oder irgendwo hinzugehen, bis wir nicht 50 Leute hier in der Gemeinde haben werden. Und eines Tages waren es dann 50 Leute. Und dann am Tag darauf bin ich zum ersten Mal nach Rumänien gefahren. I think that's the perfectionism in me. It's bothering me. Okay. It's not straight like mine, you know. And and my prayer has always been. Und mein Gebet war immer. Father, if I focus all of my energy with our team on this church. Vater, wenn ich meine ganze Energie da hineinlege mit meinem Team hier in diese Gemeinde. You raise up the people. Dann musst du die Leute bringen. That will go. Die Leute, die dann hinausgehen. And God is doing it. Und Gott macht das. So we're going to hear a few stories today. Also heute werden wir ein paar Geschichten hören. Miracles in the house. Die Wunder, die im Haus sind. And you are a miracle as well. Und ihr seid genauso ein Wunder. And God wants to speak to every one of us. Und Gott möchte zu jedem Einzelnen hier sprechen. About our place. Über unseren Platz. How we can help. Also wie wir mithelfen können. And Paul went over and changed the history of Europe. Und Paulus ist hinausgezogen und er hat die Geschichte Europas verändert. He crossed over to Philippi, Macedonia. Ist hinüber nach Philippi in Mazedonien. And that changed our lives. Forever. Und das hat unser Leben verändert. So watch this video. This is about our clinic. But don't start it yet. Ja, schaut euch dieses Video an. Es geht um unser Gesundheitszentrum. This is our clinic on the Guinea border. 10 hours up in the jungle north of Monrovia. Also 10 Stunden im Dschungel Richtung Norden nach Monrovia ist das unser medizinisches Zentrum. This dort. Village has 8000 people. Und diese Ortschaft hat dort 8000 Leute. It is the center of Satanism for that whole region. Das Zentrum des Satanismus für die ganze Gegend dort. And we were asked to adopt this village by Dennis, the director of CRCA. Und wir wurden eingeladen vom Dennis, dem Direktor von CICA, dort hinzugehen. Festus was just there. Und der Festus war jetzt eben gerade there is dort. No clinic anywhere in that area. In dem ganzen Gebiet dort gibt es kein medizinisches Zentrum. And we have now finished the clinic. Und nun haben wir sie fertiggestellt, diese Klinik. And it will be up and running sometime soon. Und es wird bald in Betrieb gehen. Ja. Dennis and Festus just had an intense debate with the elders. Und der Festus hatte eben eine große Debatte mit den Ältesten. Because they wanted to shut down the clinic. Weil die wollten das wieder schließen lassen. Because it was so awesome. Weil es so wunderbar ist. That they feel that their secret satanic society will be threatened now. Und weil sie eben fürchten, dass ihre geheime satanische Kultur dort wirklich bedroht ist. And probably it will. Und es wird auch so sein. By the grace of God. Okay. Möglicherweise durch Watch die Gnade Gottes. Schaut euch das Video an. Morgen. Good morning. Ich glaube, jeder von uns hat eine Mission. I think each one of us has a mission. Wir haben eine Mission Gottes in uns. We have a mission of God in us. Pasagisia liegt zur Grenze zu Guinea. Und Pasagisia ist eine von diesen sehr gefährlichen Dörfern in Lofa County. Pasagisia is a dangerous village in Lofa County, and it's on the border. Man merkt, wie die Leute dich anschauen, wenn du hier reinkommst. You see how the people look at us when we come in. Sie haben so viele Geheimnisse da. They have so many secrets. Wenn du reinkommst, wenn du nicht weißt, wie die Leute leben, if you don't know how the people live, du wirst sicher irgendwie herangezogen mit Freude. Du wirst herangezogen mit Freude. You are pulled yeah. with joy. Aber die Freude ist nur oberflächlich. But the joy is only superficial. Alles, was du tust, wird immer überwacht. Everything that you do is being watched. Und Gott arbeitet dort wirklich, ja. And God is really working there. Diese Reise, dieses Mal, this trip, this time, war besonders. Was really special. Es war so anstrengend, ja. It was very strenuous. Wir haben so Schwierigkeiten gehabt. We had difficulties. Aber Gott war immer mit uns zusammen. But God was always with us. Dennis, der Direktor von CRT, Dennis, the director, hat so viele Projekte im Laufen. He has so many projects going on at the same time. Der hat über 90 Gemeinden. He has over 90 churches under him. Über 20 Volksschulen. Over 20 primary schools. Unsere Farm. And our farm. Vor kurzem hat eine neue Farm bekommen. Recently, he got another farm. Das Problem ist, sie haben kein Know-how. The problem is, they don't have any know-how. So, sie haben dann unsere Gemeinde gebeten, einfach zu helfen. So they asked our church to help them. Unsere Gemeinde hat mich geschickt. And our church sent me. Das war wirklich besonders diesmal. And it was really special this time. Simon sollte mir helfen. Simon was with me and helped me. Der hat wirklich gut gearbeitet. And he worked really hard. Und Simon wird uns einfach diese Fotos zeigen, weil der war der Mann hinter der Kamera. And Simon will show us the pictures because he was the man with the camera. Simon, wie war bei dir? Wie der Festus schon gesagt hat, Afrika ist immer ein Abenteuer. As Festus said, Africa is always an adventure. Und man versucht sich natürlich so gut wie möglich darauf vorzubereiten. And you try to prepare yourself. Das heißt, man packt alles schön in die Koffer ein, das Backel für den Tag. Das you pack den. Everything that you need in your suitcase. Und dann kommt man in Monrovia an und das Gepäck kommt nicht an. And you get to Monrovia, but your luggage isn't there. Am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh steht man auf und fährt dann über Pisten, wie man da gerade gesehen hat, 10 Stunden. And the next morning we got up, 6 a.m, and we drove 10 hours north. Ohne Zahnbürste, ohne Unterhose, ohne gar nichts. Without underwear, without toothbrush, with nothing. Man sieht da einen kleinen Bewegungsplan, also man fliegt direkt nach Monrovia. And so you can see where we flew into Monrovia. Und dann fährt man eben mit dem Auto da über die Schotterpisten hinauf in den Norden. And then we drove over gravel roads and dusty roads to the north. Das schaut jetzt groß aus, aber Liberia hat ungefähr die Größe von Österreich. It looks big, but really Liberia is about the size of Austria. Und es sind zwar nur 250 Kilometer ungefähr. And it's about 250 kilometers. Aber es dauert eben 10 Stunden. But it takes 10 hours. Eben Straßen sind so wie diese hier. The streets look like this. Mit ziemlich vielen Schlaglöchern und staubig. With lots of potholes and very dusty. 35 Grad und keine Klimaanlage. 35 degrees and no air conditioning. Aber man kommt dort an. Irgendwie die Lenkung ist uns auch noch gebrochen. The steering rod is also broken. Aber Gott macht alles möglich und so kam man gesund in Konya an. But God made everything possible and we arrived in Konya. Hier sind wir eine Gemeinde in Bokesa. Here is a church in Bokesa. Damals 2011 wurde der Grundstein durch die CEG für diese Gemeinde gelegt. The cornerstone was laid in 2011 through our church. Dann sind wir weitergefahren nach Pasagisia, dort wo auch unsere Klinik ist. And then we went further to Pasagisia, where our clinic is. Haben zuerst einen Gottesdienst besucht. And first we went to service. Und haben eben dann die Klinik begutachtet. And then we went to the clinic. Man sieht, zuvor hatten sie nur so ein kleines Moped mit so einem Kasten hinten drauf, wo sie herumgefahren Before sind. Before their clinic looked like that, that little box on top of the moped. Und das grün-rote ist die Klinik. Jetzt. But behind it, the green and red building is the clinic. Eben, wie gesagt, es gab da einige Probleme mit den Dorfbewohnern, vor allem mit den Ältesten. There were some problems there with the elders of the village. Weil sie natürlich dadurch Einfluss verlieren, weil die Leute dann nicht mehr zu den Medizinmännern gehen, sondern in die Klinik. Because they lose their power, people go will go to the clinic instead of going to the medicine men. Deswegen ist Gebet eben sehr wichtig. And that's why prayer is so important. Und deswegen wurde auch eben viel gebetet auch dort direkt. And so we pray a lot there. Next one, please. Wir hatten eben dieses Town Hall Meeting. We had a meeting at the Town Hall. Und Weiße werden sowieso dort immer sehr angestarrt. And white people are always stared at. Und wenn man dann da eben in so einem Town Hall Meeting ist und man ganz genau weiß, es geht um die Klinik. And when you have a meeting at Town Hall and you know it's about the clinic. Und jeder glaubt, die weißen Männer haben alle das Geld und weiß ich was. And people think, oh, the white people, they have all the money. And und fragen, ja, und wo ist mein Benefit? Also wo ist mein... And they ask, so what do I get out of it? Und wenn wir sagen, ja, das ist eine Klinik, die ist für euch und nicht für uns. And we say, this is a clinic, this is for you, not for us. Ist es irgendwie sehr schwer, in ihre Köpfe reinzubekommen. It's really difficult to get people to help and work. Es gibt auch eine Fischfarm in Konya. There's also a fish farm in Konya. Mit sechs großen Teichen. With six large ponds. Wo wir teilweise versucht haben, Projekte voranzutreiben. Where we try to work projects. Next one, please. Und wir haben auch, also CRCA hat eine neue Farm von einer amerikanischen Firma übernommen. And CRC took over another farm from an American company. Mit einem Gästehaus, mit einem Managerhaus, mit einem Training Center. With a guest house, with a manager house, with a training center. Und wir haben versucht, hier ein Management-System hineinzubekommen. And we tried to put in a management system. Die Farm ist eben schon fertig aufgebaut. The farm is already made. Aber es fehlt eben das Management. But there is no management. Und wer zum Beispiel schon immer wissen wollte, wie Melanzani wächst. And if you wanted to know how eggplant grows, so wächst Melanzani. That's how it grows. Es wird nachher erst schwarz, wenn es reif ist. And when it's ripe, it turns black. Next one. Es gibt auch in Boi, also auf dieser neuen Farm, gibt es einen riesigen Reisanbau. And also at this farm, there is a big rice paddy. Und eine Fischzucht. And where they breed fish. Und Festus eben hat sehr viel Erfahrung mit solchen Projekten. And Festus has a lot of experience with these kinds of projects. Und hat da seine ganze Erfahrung hineingebracht. And used all of his experience there. Nachdem wir 5 Tage im Norden oben waren, sind wir wieder runtergefahren nach Monrovia. We went back to Monrovia after 5 days. Und haben auf unserer Farm in Bonestown weitergearbeitet. And then we started to work on our own farm. Wir waren jetzt das dritte Mal schon dort. We've been there now 3 times. Und so schaut sie zurzeit aus. And that's what it looks like. Wenn die nächste Folie kommt. Genau. That's what it looks like now. Wir haben dort eine Ananasplantage angelegt. We started a pineapple plantation. Haben einen Ziegenstall gebaut. We made a goat farm. Eine Hasenzucht aufgebaut. And a rabbit farm. Und verschiedene Gemüsesorten angebaut. And different kinds of vegetables. Wichtig ist eben, dass man die Leute trainiert in Management. The most important thing is to train the natives in management. Deswegen hatten wir sehr viele Meetings. That's why we had many meetings. Auch eben mit Studenten von der Universität auf Liberia. With students also from the University of Liberia. Und den Arbeitern, die dort auf der Farm arbeiten. And workers who work on the farm. Unsere Farm ist eben als ein Training Center aufgebaut worden. Our farm is made to be a training center. Deswegen, deshalb versuchen wir mit der Universität zusammenzuarbeiten. And that's why we work with the university. Um den Studenten dort, die Landwirtschaft studieren, die Praxis auch zu geben. So to give the students practical experience. Next one. Noch eines. Next one. Dennis ist der Leiter von CRCA. And Dennis leads CRCA. Und eben wie Fester schon angesprochen hat, es ist ein sehr großes Loch im Management hier. And as Festus mentioned, there is a hole in management. Deswegen hat er eben seine ganze Erfahrung da hineingebracht und versucht, die ganzen Farmen, die Dennis hat, zu managen, zu trainieren. So he, that's why he brought together all of his farmers and then we trained them in management. Next one, please. Das war das Projektteam heuer. And this was the project team this year. Das ist schwer zu erkennen, aber das ist der Festus auf der rechten Seite. Festus is on the right side. Daneben steht Dennis. Next to him is Dennis. Dann stehe ich. Then me. Und dann ist jemand, das ist der Jose von der Universität of Michigan, this aus Amerika. Jose. Er arbeitet auch auf unserer Farm. From America, and he also works on the farm. Und bringt verschiedenste Projekte hinein. And he also does different projects there. Und danach auf der linken Seite ist Yasser, das ist die Projektmanagerin vom CRCA-Team. And on the end is the project manager of CRCA. Wir wurden dann auch eingeladen auf die, zur Universität. And then we were invited to the university. Und Festus hat da vor einigen Leuten geredet. And Festus taught the students there. Und wir waren sehr willkommen. And we were very welcomed. Eben um ihnen die Praxis auch geben zu können. To give them our practical know-how. Next one, please. Wir haben natürlich nicht nur Meetings gehabt, sondern wir haben auch gearbeitet. We didn't only have meetings, we also worked hard. Also wir haben versucht, unsere Hasenstelle zu verbessern. We tried to improve our rabbit farm. Weil sie haben jetzt einen Fermenter dort, wo sie aus den Tierabfällen versuchen, Gas zu gewinnen. So they try to take the fur of the animals and Biogas. And to make Biogas zu erzeugen, um mit dem Gas kochen zu können. And then they can cook with the gas. Deswegen haben wir die ganzen Flächen betoniert unter den Hasenstellen. And so that's why we made everything out of concrete in um die Exkremente zu sammeln. To take the excrement. Natürlich wird dort immer ordentlich angebackt. And everything is we're working really hard. Und die Leute sind dort wirklich sehr committed. The people there are very committed. Ja, die heiklen Arbeiten habe ich dann nicht immer selbst gemacht. The more detailed work I took over. Sowas wie Türen oder sonst was. Motorräder repariert. I fixed the motorcycles. Und wir haben auch ihnen noch ein Storehouse gebaut, weil die Leute dort nicht wirklich einen Sinn für Sauberkeit haben. We also built a storehouse because they don't have such a high standard of cleanliness. Damit nicht das eine Werkzeug dort liegt, das andere dort und da eine Ananas und da eine Tomate. And so that things are not spread out all over. There's a tool there, there's a pineapple there. Sondern dass sie das eben schön ordnen können und wie sagt man, storen können. So that they can order everything well and store them well. Viele können sich vielleicht noch erinnern an unser letztes Projekt, das war der Ziegenstall. Many of you can remember the last project, which was the goat farm. Und Festus, wie geht es unseren Ziegen? How are the goats, Festus? Wir haben einige Ziegen verloren. We have lost a few goats. Weil die Krankheit hat ausgebreitet. Because there was a sickness that spread there. So, mein Besuch war sehr gut. And my visit was really good. Ich konnte einfach unsere Tieressen holen, einfach zu behandeln. And so I could get special food for treating them. Aber unsere Ziegen wachsen so schnell. But our goats are growing very fast. Ja, es ist wieder immer mehr. They multiplied. Now wir haben ungefähr 60. We have about 60 now. Da war das Team von Klinik. And there is the team from the clinic. Sie haben einfach die ganze Ziege einfach behandelt und and they treated the goats. So diese Dame ist einfach eine Tiermedizinerin. And this woman here is a veterinarian. Ich habe sie einfach geholt, weil sie besser weiß für medizinische Seite and als I, ich. And I just took her with us because she knows more about the animals. Die Tiere geht es sehr gut. The animals are doing well. Und sie wissen genau, das ist der Festus. Und and they all know me, this is Festus. Und das ist gut so, ja. And that's really nice. Und das sind die Hasen, die sind auch nett. And these are the rabbits, and they're also really sweet. Und sie können den Simon riechen. And they could smell Simon. Ja, wir haben auch Gemüse angebaut. And we also planted vegetables. Wir haben Salat angebaut. Lettuce. Chilis. Weiter bitte. Das ist unser Salatbeet. So you can see the lettuce beds. Wow. Das ist wunderbar. Really grows well. Und pro Tag kann man hier ungefähr 20 verkaufen. And daily they can sell about 20 heads. Sie können ungefähr bis zu $50 pro Tag verdienen. And they can get about $50 a day. wenn das Management funktioniert, if the management works, sie können einfach diese Farm vierfache. They can really quadruple the output. Wir haben Chili auch. We also planted chili. Wachsen so schnell. And they grow so fast. Unsere Ananas. And our pineapples. Wunderbar. Sie sind so schön und süß. They're so good and they're so sweet. Sie heißen Sugar Babies. They're called Sugar Babies. Sie sind so schön, ja. Sie sind so schön zu sehen. They really turned out well. Gertie hat mich auch geschickt für die Sonntagsschule, Kinder. Gertie also sent me to visit the Sunday school kids. Unsere Kinder haben Geld gespendet. Our kids gave money. Jedes Kind hat ein Kuvert bekommen. Every child got an envelope. In diesem Kuvert war auch eine Packung Samen. In this envelope was a packet of seeds. $1. Und wir hatten 150 Kuvert mitgenommen. And we took with us 150 envelopes. Das ist unglaublich, das ist so schön, ja. And it was unbelievable. Ja. Ich habe versucht, die Pflanzen vorher einzupflanzen, damit die Kinder sehen, wie es funktioniert. And I planted some seeds before so that they would see how it works. Dann habe ich die Kinder vorbeigebracht, wie es geht. And then I taught them how to plant their seeds. Dann am Ende. And at the end. Danke. This is what they said. Thank you for your support. It says in Acts 1:8. In Apostelgeschichte 1:8. After Jesus rose from the dead. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war. He said to his disciples, "Wait until you receive power from on high." Da sagte er zu seinen Jüngern, wartet, bis ihr die Macht, die Kraft von oben erhalten werdet. And you will be my witnesses in Jerusalem. Und ihr werdet dann meine Zeugen sein in Jerusalem. Judea. In Judäa. Samaria. In Samaria. And in the uttermost parts of the world. Und bis an die Enden der Welt. So the miracle is in the house. Also das Wunder befindet sich im Haus. And the miracle is God working in us. Und das Wunder besteht darin, dass Gott in uns arbeitet. And I just need to say, God, und ich muss einfach nur sagen, I'm Gott, not worthy, ich bin nicht wert in myself, in mir selbst, but in Christ I'm worthy. Aber in Christus bin ich wertvoll. Through Jesus. Durch Jesus. Use me somehow. Verwende mich irgendwie. To help someone. Irgendjemanden zu helfen. To make an eternal difference in someone's life. Dass ich einen ewigen Unterschied mache im Leben von jemand anderem. So now we switch from the uttermost parts of the world. Nun wollen wir wechseln den Platz von den Enden der Welt. To our Samaria. Zu unserer Samaria. Is Sam here? Yeah. Is the Sam? Yeah. There it is. There he is. Okay, Sam, come on up. Sam just went to our Samaria, which would be. Also das Sam ist jetzt gerade in unserem Samaria gewesen. Und zwar ist das Folgendes. Genau, der Johann will uns ein bisschen was über Rumänien erzählen jetzt. So, Johannes will tell us a little bit about Romania. Ja, danke. Voll cool, dass wir nochmal sharen dürfen über, wie es in Rumänien war. Great that we could share with you again how it was in Romania. Und ich muss euch sagen, für mich persönlich, da ich ja Rumäne bin, ich habe ja schon ungefähr gewusst, was mich erwartet. And because I am Romanian, I kind of knew what I would expect there. Aber es ist immer wieder schön und es ist immer wieder überraschend, wirklich zu sehen, wie es dort zugeht und wie arm die Leute wirklich sind. And it was really great somehow to see how it works there and how poor actually the people are. Und ich muss sagen, was mich am meisten berührt hat, war, ich bin einfach dahin gekommen und die Leute hatten so ein Herz fürs Geben, einfach fürs Segnen, einfach sich für dich zu öffnen und dir alles zu geben, was sie haben. And what really touched me the most is that the people there have such a heart to give. They just want to give you everything they have and they want to bless you. Ich meine, wir waren beim Nico zu Hause, das ist praktisch der Co-Pastor vom Brad und seine Mutter. We were with Nico and he's the co-pastor of Brad. Und seine Mutter war bereit, wirklich uns 3-4 Mal am Tag Kaffee zu geben und sie hat wirklich nicht aufgehört, uns andauernd zu segnen und andauernd uns irgendwelche Sachen zu bringen und yeah, and his mother just didn't stop feeding us and giving us coffee and serving us. She just wanted to bless us. Und Nico hat die ganze Zeit gesagt, ja, bleibt bei mir, schlaft bei mir die Nacht und bleibt da und ihr müsst euch vorstellen. And they said, just stay with us, stay here overnight. Und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Familie vielleicht mit 100, 200 Euro im Monat lebt. And you have to imagine, this family lives with about 100 euros a month. Und das sind 5 Leute. And die damit leben. That's 5 people. Und ich habe irgendwie auf mein Leben geschaut. And I looked at my own life. Und ich habe mir gedacht, ich verdiene sehr viel mehr. And I say to myself, well, I earn much more. Und mir reicht's meistens hinten vorne nicht. Und ich denke mir immer, ah, und ich bräuchte das noch und das noch und and das wäre auch noch cool. Sometimes I think, well, I can't even make ends meet, and I think, well, that would be great, and I'd like to have that. Und es war einfach für mich so überzeugend zu sehen, wie dankbar sie sind. And it was so convicting to me to see how thankful, how grateful they are. Und es ist wirklich keine Kultursache, weil ich bin ja Rumäne. And it's not a cultural thing because I'm a Romanian too. Und wir meckern ständig. And I just complain all the time. Also ich zumindest, oder ich weiß in meiner Familie, ich habe früher ständig gemeckert. Immer hat irgendwas nicht passt. Immer war Platz für mehr. Every time I would think to my family, I would say, we could have more, or this isn't so great, or I would complain. Und einfach ihre Dankbarkeit zu sehen und auch ihr Herz zu segnen und den Leuten zu geben, das war für mich einfach unglaublich und einfach wirklich lebensverändernd. But just to see their hearts of giving and just how generous they were, and that really touched my heart. Und das Zweite, was mich wirklich sehr berührt hat, war einfach ihre Gemeinschaft spirituell. And also what touched me was their spiritual fellowship. Ihr Herz fürs Beten und fürs Füreinander Dasein, fürs Füreinander Einstehen. Their heart for prayer and their hearts to be there for one another. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir an einem Abend haben wir uns, war eine Gruppe von 20, 30 Leuten, haben wir uns in einem Haus von jemandem versammelt. So we met at somebody's house once, we were about 20 people. Und eine Gruppe ist da geblieben und ungefähr 2/3 sind rausgegangen. And about 2/3 left. Und wir haben einfach Familien besucht und wir haben einfach sie gesegnet, sind in ihre Häuser gegangen, haben für sie gebetet. And we just went from family to family and visited them and blessed them. Und ihnen Mut gesprochen und dann wieder gegangen. And we encouraged them and then we left. Und die Zeit war so intensiv und der Heilige Geist war so anwesend, das war so eine schöne Erfahrung. And the time there was so intense and the Holy Spirit was so strong and so present. Und ich habe ein zwei Verse, die ich in Rumänien bekommen habe, die mir Gott gegeben hat. And I have two verses that God gave me while I was in Romania. Und zwar in 2. Chronik 7, 14 und 15. 2 Chronicles 7, 14 and 15. Und mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet. If my people who are called by my name humble themselves and pray. Mich sucht und von seinen schlechten Wegen umkehrt. And seek me and turn away from their evil ways. Dann höre ich es im Himmel. Then I will hear them from heaven. Ich verzeihe seine Sünden und bringe seinem Land Heilung. And I will forgive them of their sins and I will bring their land healing. Meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein. And my eyes will be open to their prayers in this place. Und meine Ohren sollen darauf achten. And my ears will be open. Und wisst ihr, was das Allercoolste war? And you know the most cool thing was? Gott hat gesagt, genau das wünscht er sich auch für Österreich und genau das will er auch für uns, für Wien. And God says, and this is what I want for Vienna as well. Also habe ich das nicht nur für Rumänien bekommen, sondern für uns hier genauso. And I didn't get that just from Romania, I got this from here too. Alles, was wir dort gesehen haben, die ganze Passion, die Leidenschaft, die wollen wir hier in unserer Stadt und in unserem Leben auch sehen. And all the passion that we saw there, we want to see it here in our city. Ja, das war halt meine Eindrücke von Rumänien und ich war einfach, für mich war es wirklich lebensverändernd, obwohl ich schon oft in Rumänien war und halt auch von meinen Eltern von dort kommen praktisch. And for me it was life-changing, although I've been to Romania many times and my parents are from there, still for me it was life-changing experience. Ja, das war meine Geschichte. And that was my story. Ja, wie ihr gehört habt, ist wirklich uns dort unten nicht nur einmal die Kinnlade runtergefallen. And often our chin would just drop there. Es ist so schwierig für uns, das in Worte zu fassen, was wir dort unten erlebt haben. It's so hard for us to put into words what we experienced there. Ich muss an den Apostel Paulus denken, der nicht wusste, wie er den Himmel beschreiben soll. I had to think of Apostle Paul, who didn't know how he could describe heaven. Für uns ist es schwierig, in Worte zu fassen, was in uns drinnen geschehen ist. For us, it's hard to describe what happened in our hearts. Und es ist für uns auch so schwierig, jetzt in einem Zeugnis euch mitzugeben, was wir erlebt haben. And it's hard for us to tell you what our experience was like. Weil es wirklich unser Leben komplett umgekrempelt hat und verändert hat. Because it totally transformed our lives. Auf die radikalste Weise. Auf die radikalste Weise. In the most radical way. Und deswegen haben wir für euch eine Romania Night organisiert. And so we have scheduled a Romania night for you? Und wenn ihr wissen wollt, ja, was ist denn dort jetzt eigentlich wirklich konkret passiert? And if you want to know what happened there? Ja, wir haben von Wundern erzählt. Welche Wunder sind dort passiert? There were miracles there. If you want to know what miracles happened? Ihr habt erzählt von Heilung und Erweckung. There was healings and there was revival. Aber was heißt das konkret? But what does that mean? Was bedeutet das? What does that mean? Wir haben für euch eine Romania Night. Ich weiß nicht, ob der Flyer funktioniert. And we have a Romania evening. Und wir möchten, okay, es funktioniert nicht. Und wir möchten euch einfach ermutigen, es am 16. März, am Samstag. This will take place here on Saturday, the 16th of March. Genau, in der CEG um 19 Uhr. At 7 p.m. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, was da passiert ist. And if you want to know what happened. Wenn ihr wissen wollt, wie Rumänien, wie es der Johann gesagt hat, ein Licht sein kann für Österreich. And how Romania can be a light for Austria. Wie das passieren kann, dass das, was in Rumänien passiert, auch in Österreich passiert. How it can happen that what's happening there can also happen here. Dass Österreich verändert wird. That Austria will be changed. Und zwar vollkommen. And perfectly changed. So wie das in Rumänien gerade passiert. Just like it's happening there. Dann schaut vorbei bei diesem Abend. Then come to this evening. Wir würden uns so freuen, euch mehr davon erzählen zu dürfen. We would really love to have you and tell you more. Und wir haben noch einen Trailer. And für we have, euch. We have a trailer. Es wird nämlich, die Melissa war mit und die hat ein Video, eine Dokumentation gemacht eigentlich. And Melissa was with us and she made a document. Über das, wie wir das erlebt haben und was einfach in Filmversion sozusagen. Genau. Das für euch vorbereitet. And so she made this film clip. Und wir haben einen super coolen Trailer für euch. Und wenn ihr den Film sehen wollt, dann schaut's vorbei bei der Romania Night. None of this is possible without all of our support. Also, alle diese Dinge sind nicht möglich ohne dass ihr unterstützt. A word of wisdom, dass es ein Wort der Weisheit gibt, encouragement, oder der Ermutigung. Everything works together, weil alles wirkt ja zusammen, so that we can have vision, so dass wir eine Vision haben können, and that we can have a mission to fulfill the vision. Und dass wir eine Mission haben können, um diese Vision zu erfüllen. To look at these two guys up here, there's a miracle in the house. Ich meine, auf diese zwei Jungs da zu schauen, das ist schon ein Wunder hier im Haus. And to look at the guys back in the media booth, there's a miracle in the house. Und auch da hinten auf die Jungs zu schauen, da in den Medien, das ist auch ein Wunder. When you see the people at the info center, there's a miracle in the house. Oder wenn ihr die Leute dort beim Informationszentrum sitzt, das ist ein Wunder. And people at the connect. Oder die Leute beim Connect Point. People at the bookstore. Oder im Büchertisch. The people who are welcoming people. Die Leute, die die Menschen empfangen. The people who are upstairs right now with your children. Die Leute, die da oben sind jetzt mit euren Kindern. They are a miracle in the house. Die sind ein Wunder im the Haus. People who will give in the offering. Leute, die für die Spende geben. Who will count the offering. Die das Geld zählen. The people on the board. Die Leute, die im Vorstand sind. The people, all the ministry leaders. Alle Leiter der einzelnen Abteilungen. And all the people in the ministry teams. Und auch die Leute in den einzelnen Diensten. And every single member of the church. Und jedes einzelne Mitglied da in der Gemeinde. We are a miracle in the house. Wir sind das Wunder hier and im Haus. Jesus has the vision. Und Jesus hat die Vision. He said, I will build my church. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. The gates of hell will not stop us. Und die Tore der Hölle werden uns daran nicht hindern. And they will try. Sie werden es versuchen, but they will not succeed. Aber sie werden keinen Erfolg haben. This vision is Jesus's vision. Und diese Vision ist die Vision von Jesus. And through the Holy Spirit, he's imparting vision to people. Und durch den Heiligen Geist teilt er diese Visionen auf die einzelnen Leute auf. He has something for every one of us to do. Und für jeden Einzelnen hat er etwas zu machen. Never competing, niemals jetzt im Wettbewerb stehend, but complementing, sondern sich ergänzend. If you want to know whether your vision is from the Lord, und wenn du wissen möchtest, ob deine Vision vom Herrn kommt, ask yourself, are you competing? Dann frag dich selbst, liegst du da im Wettstreit mit jemandem? Or are you complementing? Oder ergänzt sie euch? If you're competing, also wenn du da kämpfst, then maybe it's not from the Lord. Dann ist das vielleicht nicht vom Herrn. And so thank you so much. Also danke. Come over and help us. Aber kommt und helft uns. Only eternity will reveal. Erst in der Ewigkeit werden wir das sehen. We will meet people that were influenced. Und da werden wir Menschen treffen, die beeinflusst wurden. All the people's lives that will be saved through that clinic. Und all die Leben der Menschen, die errettet wurden durch diese Klinik. And the people who didn't die. Und die Leute, die nicht gestorben sind, who had children who lived, die Kinder hatten, die dann lebten, will thank us one day in eternity. Die werden uns eines Tages in der Ewigkeit Danke sagen. And it will mean, it will just be really nothing to us, almost. Ja, es ist eigentlich nichts für uns, aber thank you for being in the church. Danke, dass ihr in der Gemeinde seid. That started the clinic. Also, dass ihr in der Gemeinde wart, die diese that Klinik started, da begonnen that hat. The farm. Die diese Farm begonnen to hat. Help, that farm is to help the churches all through Liberia. Diese Farm dient ja auch dazu, allen Gemeinden in Liberia zu helfen. To support themselves. Dass sie sich selbst erhalten so können. They don't have to be financially supported from the West. So dass sie nicht in finanzieller Hinsicht nicht vom Westen unterstützt werden müssen. Making $50 a day just from lettuce. Also ich meine, $50 am Tag zu verdienen, bloß durch das Gemüse, durch die Salat. A teacher gets paid $25 a month. Ein Lehrer kriegt dort $25 im Monat. $25 a month. And if we can teach them, we have the people in the house. Und wenn wir sie da lehren können, ja, wir haben die Leute im Haus. So, you want to come and pray? It's awesome. I just das so ist schon thankful. Wunderbar, ja. So I'd like to pray for you. Ich möchte jetzt für euch beten. As we heard, each one of us has something that God has put in our hearts. So wie wir schon gehört haben, Gott hat für jeden Einzelnen etwas, das ihm aufs Herz legt. You have something that only you can do. Und du hast etwas, was nur du ausfüllen kannst. You have abilities and gifts from God that only you can bring into his kingdom for his use. Du hast Fähigkeiten und Gaben, die nur du hast und nur du hineinbringen kannst in sein Königreich. And so I really want to encourage all of us to step up and take our place in his body. Ich möchte jeden wirklich ermutigen, seinen Platz einzunehmen in seinem Leib. Look at these pillars in the room. Ich meine, schaut euch diese Säulen hier an im Raum. These pillars are carrying the ceiling above us. Diese Säulen, die tragen unsere Decke da. And there are pillars in this church. Und das sind Säulen in der Gemeinde. That carry the work that goes on here. Die Arbeit hier weiter tragen. And I just want to thank you for being faithful in what God has called you to do. Und ich möchte euch Danke sagen für das, worin ihr treu wart, worin euch Gott berufen hat. And let's pray now and let's ask the Lord. Und lasst uns jetzt beten und den Herrn bitten. Is it time for me to step up? Bitten wir ihn, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich aufstehen soll? Let's pray. Beten wir. Jesus, you have called us to be living stones, building your temple. Herr Jesus, du hast uns dazu berufen, lebendige Steine zu sein, die deinen Tempel bauen. And thank you that you have formed each one of us uniquely. Und danke, dass du jeden einzigartig gemacht hast. With our gifts, with our talents, with our abilities. Mit unseren Gaben, Talenten und Fähigkeiten. And these things were not given for us. Und diese Dinge wurden uns nicht um unseretwillen gegeben. They were given for others. Sondern um anderen willen. They were given to serve others. Sie wurden uns gegeben, damit wir anderen damit dienen können. And so right now, we want to say to you, Jesus, we are available. Und jetzt möchten wir dir sagen, Jesus, jetzt in dem Moment, wir sind bereit. Whatever you have given me as a blessing, I want to bless others with it. Was immer du mir als Segen gegeben hast, ich möchte andere damit segnen. I don't want to keep it for myself alone. Ich möchte es nicht für mich behalten. But I want to use it to serve. Sondern verwenden, um zu dienen. And to build your kingdom. Und dein Königreich zu bauen. So right now I ask that you would pour out, God, you would pour out an awareness of what people in this room are called to be and called to do. Jetzt bitte ich dich, Gott, dass du den Menschen bewusst machst, jetzt in diesem Raum, wozu sie berufen sind. And that you would make it so clear to them the gifts that you have given them. dass du es ihnen ganz klar zeigst, welche Gaben du ihnen gegeben hast. As we had this seminar on this weekend. So wie wir es jetzt am Seminar erlebt haben, dieses Wochenende. And there was a release of gifts given out. Da wurden Gaben freigesetzt. And also renewed. Und auch erneuert. And I want to pray this for the Sunday morning church. Und ich möchte das auch jetzt für die Versammlung hier am Sonntagmorgen beten. God, pour out your spirit. Gott, gieß deinen Geist aus. And ignite our hearts. Und entzünde unsere Herzen. For something that is on your heart. Für etwas, was du im Herzen hast. Speak to us right now. Sprich jetzt zu uns. Some have the gift of giving. I release the gift of giving. Manche haben die Gabe des Gebens. Ich setze diese Gabe jetzt frei. In Jesus' name. In Jesu Namen. Some have the gift of administration. Manche haben die Gabe der Administration, der Verwaltung. And I release this very important gift among us. Ich setze jetzt diese Gabe frei, die so wichtig ist unter uns hier. And Jesus, I thank you that you are building your church. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde baust. And I pray that you would raise up more pillars in this body. Und ich bete dafür, dass du mehr dieser Säulen hier in diesem Leib aufstehen lässt. That you would raise up pillars to carry this house. Dass du diese Säulen herbekommst, Herr, dass die in der Gemeinde bauen. They would be carrying pillars. Und dass das tragende Säulen sind. And if God has spoken you today, und wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, and you want to take that step of faith, und wenn du deinen Glaubensschritt machen möchtest, and you don't only want to be a receiver, but you want to be a giver, und wenn du nicht bloß Empfänger sein möchtest, sondern auch einer, der gibt, someone who contributes, jemand, der beiträgt, then just stand. Nobody's looking. Dann steh auf. Es schaut keiner herum. Stand and let God see that you are making a commitment. Steh auf und lass es Gott wissen. Zeig es ihm, dass du dich dahin gibst. To be used in any way he desires. Dass du verwendet werden möchtest, in welcher Sache auch immer er möchte. Jesus, I bless these people who are standing. Herr Jesus, ich segne diese Menschen, die da stehen. And I know that you have great and wonderful plans for them. Und ich weiß, dass du ganz großartige und wunderbare Pläne für sie hast. We need every single one. Und wir brauchen jeden Einzelnen. This is your house, God. Das ist dein Haus, Gott. And every single stone is important. Und jeder einzelne Stein ist da wichtig. Release the gifts within these living stones. Lass diese Gaben fließen, Herr, in diesen lebendigen Steinen. Like never before. So wie niemals zuvor. The gift of miracles, the gift of prayer, the gift of intercession. Dass diese Gaben, die Gaben der Fürbitte, des Gebets, der Wunder. The gift of teaching. Die Gabe der Lehre. The gift of serving. Die Gabe des Dienens. The gift of mercy. Die Gabe der Barmherzigkeit. Prophetic gifts. Prophetische Gaben. Supernatural manifestational gifts. Übernatürliche Manifestationen dieser Gaben. That these gifts would be used to serve one another. Dass diese Gaben dazu verwendet werden, einander zu dienen. Thank you that we can be co-workers in your vineyard. Und danke, dass wir Mitarbeiter sein dürfen in deinem Weinberg. You may be seated in Jesus' name. Ihr könnt euch wieder hinsetzen in Jesus' Namen. Amen. Amen.